Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo zusammen, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Ihre Gastgeberin Xiao Lan. 大家好. Ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir verschiedene Ausdrücke durchgenommen, die im Zusammenhang mit einer Geburtstagsfeier stehen. Werfen wir kurz einen Blick zurück. Okay. Erinnerst du dich noch daran, wie man alles Gute zum Geburtstag auf Chinesisch sagt? Ja, man sagt 祝你生日快乐. Richtig, nochmal zur Erklärung 祝你, dir wünschen. 祝你. 生日 heißt Geburtstag. 生日. 快乐, glücklich. 快乐. Ich erinnere mich, dass du erwähnt hast, dass man auch in Kurzform davon verwenden kann, nämlich 生日快乐. Sicher, 生日快乐 heißt ebenfalls alles Gute zum Geburtstag. Und wir haben auch noch Prost auf Chinesisch gelernt. Das heißt 干杯. 干杯. Wenn man jemanden nach seiner Telefonnummer fragen will, dann sagt man zum Beispiel 你的电话号码是多少? 你的电话号码是多少? Alles klar. So viel zur letzten Lektion. Machen wir nun mit etwas Neuem weiter. Hier kommt unsere heutige Lektion. 时间不早了，我们该走了。再见，多保重，保持联系。 Oh, das ist ganz schön viel. Stellen Sie sich vor, Sie besuchen eine Party. Es wird spät und Sie möchten gehen. Wie sagt man in solch einer Situation zum Gastgeber? Nun, es ist schon spät, heißt zum Beispiel 时间不早了。时间不早了。时间 heißt Zeit. 时间不 heißt nicht. 不 早 bedeutet früh. 早. Und le ist ein Partikel. Le hat in diesem Fall keine spezielle Bedeutung. Le. Der ganze Satz lautet dann 时间不早了。时间不早了. Es ist schon spät. Als nächstes will man vielleicht Folgendes sagen. 我们该走了. Das heißt, wir sollten gehen. 我们该走了. 我们 heißt wir. 我们. Gai bedeutet sollen, müssen. Gai. 走, gehen. 走. Le ist wiederum ein Partikel. Le. Sprechen wir den Satz noch einmal langsam. 我们该走了. 我们该走了. Wir sollten gehen. Gut. Hören wir uns nun den Dialog in einer Alltagssituation an. Sie haben am Ende des Dialogs die Worte 再见 gehört. Das bedeutet auf Wiedersehen. 再见. Ich glaube, man muss nicht extra betonen, wie wichtig dieser Ausspruch ist. Schließlich wird er sehr häufig benutzt. Ja, genau. Üben wir den Ausdruck noch einmal langsam. 再见. 再见. Xiao Lan, einer meiner besten Freunde kehrt bald nach Deutschland zurück. Ich werde ihn vermissen. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich bin mir sicher, ihr werdet euch bald wiedersehen. Ich hoffe, er hatte eine schöne Zeit hier in Beijing. Ja, das hatte er. Übrigens, wie sagt man pass auf dich auf Chinesisch? Man kann Folgendes sagen. 多保重. 多保重. Duo heißt viel. Duo. Bao zhong heißt auf sich aufpassen. Bao zhong. Wörtlich also pass viel auf dich auf. Duo bao zhong. Duo bao zhong. Oder man sagt einfach nur bao zhong. Bao zhong. Ein bisschen einfacher für mich. Hören wir uns jetzt einen Dialog aus dem Alltagsleben dazu an. 我们回去了。我送送你们。多保重。 Ich möchte auch gerne wissen, wie sagt man, wir bleiben in Verbindung. Man sagt, 保持联系。保持联系。 保持 heißt dabei aufrechterhalten. 保持联系, Kontakt oder Verbindung. 联系. In Verbindung bleiben. 保持联系. 保持联系. 回去吧, 有空给我打电话. 嗯, 保持联系, 多保重. Das war unser dritter Dialog für heute. Bevor wir uns gleich die ganze Unterhaltung anhören, wiederholen wir noch schnell das eben Gelernte. Okay, beginnen wir mit dem Satz, es ist schon spät. Auf Chinesisch sagt man, 时间不早了。时间,Zeit。时间,不早了, schon spät. 不早了。时间, 不早了。时间不早了. Wir sollten gehen heißt auf Chinesisch 我们该走了。我们该走了。我们 wir 我们该走了 sollten gehen 该走了. Wir sollten gehen 我们该走了。我们该走了。Auf Wiedersehen heißt auf Chinesisch 再见。再见。Pass auf dich auf, 多保重。多保重。Oder auch nur 保重。保重。Wir bleiben in Verbindung heißt auf Chinesisch 保持联系。保持联系。Hören wir uns nun die ganze Unterhaltung an. 时间不早了，我们该走了。欢迎你以后常来。谢谢招待，再见。再见。我们回去了。我送送你们，多保重。 回去吧，有空给我打电话。嗯，保持联系，多保重。Das war also die gesamte Unterhaltung. Bevor wir uns verabschieden, hier noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. In China es ist üblich, seine Gäste bis zum Aufzug, zum Auto oder bis zur Bushaltestelle zu begleiten, wenn diese sich verabschieden wollen. Diese Gewohnheit ist wohl so in dieser Art in der westlichen Kultur nicht sehr verbreitet. In westlichen Ländern ist es eher üblich, sich an der Haustür zu verabschieden. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Lektion. Wie immer haben wir noch ein kleines Witz für Sie vorbereitet. Die Frage lautet dieses Mal, wie sagt man auf Chinesisch auf Wiedersehen? Eine einfache Frage also. Wenn Sie die Antwort wissen, schicken Sie uns eine E-Mail an ger@cri.com.cn. Und für weitere Informationen besuchen Sie doch unsere Webseite unter german.cri.cn. Mein Name ist Xiao Lan. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. 再见. 再见. 再见.